B5 aktuell präsentiert. Den Europa-Report. Jeden Sonntag um 14.35 Uhr. B5 aktuell. Das Radio für die Infogesellschaft. Mit Henrik Jarczyk und folgenden Themen. Düsterer Jahresbericht. Menschenrechtskommissar kritisiert EU-Flüchtlingspolitik. Griechische Verhältnisse. Die hitzige Euro-Debatte in Tschechien. Zweifelhafte Unabhängigkeitsfreude, lettische Legionäre und ihre SS-Vergangenheit. Sowie schließlich arrogantes Auftreten, das merkwürdige Selbstbewusstsein des ukrainischen Präsidenten. Die Europäische Union rüstet im Kampf gegen die illegale Einwanderung auf. Beim Grenzschutz soll künftig die EU-Agentur Frontex den Einsatz der Polizisten planen und auf Boote und Helikopter der 27 Mitgliedstaaten zugreifen können. Das sieht zumindest ein Vorschlag vor, den die EU-Kommission kürzlich vorstellte. Dabei geht es auch um ein politisch heikles Thema der Flüchtlingspolitik. Die EU-Grenzschutzagentur soll künftig mitbestimmen, welche Bootsflüchtlinge, die aus dem Mittelmeer gefischt werden, auf welche Mitgliedstaaten zu verteilen sind. Klingt alles logisch und ist nüchtern betrachtet sicher auch nachvollziehbar. Ganz anderen Eindruck indes hat der EU-Menschenrechtskommissar von der so durchgestylten europäischen Flüchtlingspolitik. Sein jüngster Bericht fällt ziemlich düster aus. Martin Dürm über die harsche Kritik vor allem an der Abschiebepraxis. Nun hat die internationale Finanzkrise also auch das Europäische Generalsekretariat für Menschenrechte erreicht und dessen Leiter Thomas Hammerberg. Von Straßburg aus hat der in den vergangenen Monaten beobachten können, dass es einen engen Zusammenhang gibt zwischen Menschenrechten und dem drohenden Ruin von Banken und Staaten. There is now less money available in the state budgets. Die europäischen Länder haben nicht mehr so viel Geld zur Verfügung, weil die Regierungen die kollabierenden Banken unterstützen mussten. Das Geld fehlt jetzt in den Sozialetats und das wirkt sich auch in der Flüchtlingspolitik und im Umgang mit der Roma-Minderheit aus. 10 bis 12 Millionen Roma leben in Europa, die meisten im Südosten, in Ungarn, Rumänien und auf dem Balkan. Hunderttausende sind in den vergangenen Jahren Richtung Westen gezogen, doch statt besserer Lebensbedingungen haben sie dort schroffe Ablehnung erfahren, sagt Hammerberg. Vor allem die Entscheidung der Bundesregierung, in den nächsten 4 Jahren alle Roma in Deutschland zurück ins Kosovo abzuschieben, erscheint dem Menschenrechtskommissar unverständlich. We're talking about some 10,000 people. Wir reden hier über 10.000 Leute, sagt Hammerberg. Ich war mehrmals im Kosovo. Ich habe mir die Bedingungen angesehen, in die diese Leute zurückkehren müssten. Für mich ist völlig klar, dass das Kosovo diese Menschen nicht ordentlich aufnehmen kann. Die reichen europäischen Länder wie Deutschland, Schweden, Österreich, die Schweiz sollten etwas sorgsamer umgehen mit dem Schicksal der Roma-Minderheit. Hammerberg sagt, er ignoriere nicht die Probleme, Diebstähle, organisierte Kriminalität. Aber bei deren Bekämpfung müsse es darum gehen, die einzelnen Täter und Hintermänner zu verfolgen, nicht eine ganze Volksgruppe. Generell kritisiert der Menschenrechtskommissar die EU für ihre Einwanderungs- und Flüchtlingspolitik. Im Zeichen der Krise wird sie in seinen Augen immer erbarmungsloser und härter. There is an absolute overuse in Europe today of detention. Es werden immer mehr Menschen einfach in Abschiebegefängnisse weggesperrt. Das nimmt dramatisch zu. Wir sperren Leute ein, nur weil sie hierher kommen und hier leben und arbeiten wollen. Das ist unmenschlich, das ist keine gute Politik. This is not a good policy. Nach Angaben des Europäischen Statistikamtes suchten im vergangenen Jahr 280.000 Flüchtlinge Asyl in Europa. Jeder Vierte wurde zumindest als Flüchtling anerkannt, aber nur ein Bruchteil davon bekam tatsächlich Asylstatus zugesprochen. In Österreich hat die Innenministerin gerade gefordert, Asylbewerber in Lagern zu internieren. In Frankreich hat der Innenminister jährliche Abschiebequoten angeordnet, die von den Präfekten erreicht werden müssen. In Ungarn gewannen die Rechtspopulisten bei der Wahl eine Zweidrittelmehrheit im Parlament. Alles beängstigende Signale für den Menschenrechtskommissar. The unemployment and the atmosphere of insecurity. Die Arbeitslosigkeit und die daraus entstandene Unsicherheit haben eine fremdenfeindliche Atmosphäre geschaffen. Und die Opfer sind die Roma, die Flüchtlinge, sagt Hammerberg. Ich glaube, wir müssen hier sehr vorsichtig sein, dass wir die Menschenrechte weiter achten und nicht extremen Kräften nachgeben, die sich jetzt in etlichen europäischen Staaten breit machen. Für den tschechischen Präsidenten ist der Fall ziemlich klar. An der Krise in Griechenland, so Václav Klaus, sei der Euro schuld. Erstens, weil die Einheitswährung den einzelnen Ländern die Möglichkeit nehmen würde, auf Finanzkrisen individuell zu reagieren. Und zweitens, weil im Falle der Krise die Gemeinschaft irgendwie doch verpflichtet ist, den Strauchelnden zu helfen. Dass genau dies der Sinn einer Gemeinschaft sein könnte, das scheint Václav Klaus zu übersehen. Stattdessen heizt er mit seinen umstrittenen Theorien die Debatte über die Euro-Einführung in Tschechien unnötig an. Und das, obwohl die Industrie den Euro dringend gebrauchen könnte. Christina Jansen über grenzenlosen Populismus im Prager Präsidialamt. Seit Jahren stimmen die großen Firmen in Tschechien unisono das gleiche Lamento an. Sie wollen den Euro, und zwar möglichst schnell. Wir haben überhaupt keine Planungssicherheit. So Holger Kinscher, Vorstandsmitglied beim tschechischen Autobauer Skoda, anlässlich der Bilanzpressekonferenz im vergangenen Jahr. Die tschechische Krone ist ein Spielball internationaler Finanzinvestoren, aber bestimmt keine Währung, die Planungssicherheit garantiert. Und diese Situation ist für uns untragbar. Die VW-Tochter Skoda ist Tschechiens größter Arbeitgeber. Man könnte also meinen, dass solche Appelle nicht einfach verhallen. Doch genau das ist jahrelang geschehen. Denn den Tschechen ist ihre Krone mindestens so lieb wie den Deutschen einst die D-Mark. In Krisenzeiten erst recht, meint Oldřich Dědek, der die Euro-Einführung für die tschechische Regierung koordiniert. Das Problem ist, dass sich hier das Gefühl breit gemacht hat, dass uns die tschechische Krone vor der Krise schützt. Aber wenn man sich die Wirtschaftsdaten anschaut, können wir nicht gerade behaupten, dass die Krone unsere Ökonomie rettet. Das Bruttosozialprodukt ist 2009 um 4% geschrumpft. Vor 2 Jahren hatten wir noch ein Wachstum von 6%. Da sieht man doch eine dramatische Veränderung. Mit der weltweiten Krise ist auch das einstige Wirtschaftswunderland Tschechien in die Rezession gerutscht. Und der von Analysten seit Jahren beklagte Reformstau tut das Übrige. Plötzlich geistert das Stichwort Staatsbankrott durch die Debatte. Denn für dieses Jahr hat die Regierung einen Haushalt mit Rekordverschuldung beschlossen. Griechenland lässt grüßen. Vor diesem Hintergrund, so Oldřich Dědek, habe sich die Stimmung gewandelt. Der politische Konsens darüber, dass wir Reformen brauchen, wächst. Reformen, die dazu führen, dass wir die Maastricht-Kriterien erfüllen. Der Hauptgrund dafür ist allerdings nicht der Beitritt zur Eurozone, sondern die Befürchtung, dass die unverantwortliche Finanzpolitik der vergangenen Jahre fortgesetzt werden könnte. Das könnte uns ähnliche Probleme bereiten, wie sie Griechenland zurzeit erlebt. Griechenland ist also auf gewisse Weise ein gutes, abschreckendes Beispiel. Die entscheidende Frage ist in Tschechien also nicht mehr, wann kommt der Euro, sondern wann kommt eine Regierung, die sich an die lange überfälligen Reformen heranwagt. Das steht auch für Miroslav Singer, den Vizegouverneur der tschechischen Nationalbank, im Vordergrund. Wenn wir aus Griechenland irgendeine Lehre ziehen sollten, dann ist es dies. Wenn ein Land der Eurozone aufgrund von Tricksereien beitreten will, ohne dass die Wirtschaft tatsächlich darauf vorbereitet ist, dann wird es dafür bestraft. Deshalb müssen wir uns vor allem darum bemühen, unsere Ökonomie zu stabilisieren. Sonst käme uns das teuer zu stehen. So sehen sich beide Seiten von der Debatte über den Euro und das griechische Desaster bestärkt. Die Euro-Befürworter ebenso wie die Euroskeptiker. Die Notwendigkeit von Reformen sehen sie alle. Ob diese Reformen unbedingt auf die möglichst schnelle Einführung des Euro abzielen sollten, darüber herrscht Dissens. Die Tatsache, dass die Krone im vorigen Jahr schwächer war, auch infolge der Krise, hat unserer Ökonomie gewiss nicht geschadet. Das heißt nicht, dass die Wirtschaft durch die weltweite Krise keine Probleme hat. Aber immerhin hat die Krise die tschechische Wirtschaft weniger hart getroffen als erwartet. Lange lebe die tschechische Krone. Oldřich Dědek vom tschechischen Finanzministerium sieht das anders. Die Unternehmen in Tschechien und vor allen Dingen die Exportwirtschaft drängt auf eine möglichst schnelle Euro-Einführung. Auch ausländische Investoren tun das. Meiner Meinung nach ist das entscheidende Argument. Denn die tschechische Wirtschaft ist durch den Export mit der Eurozone eng verbunden. Deswegen wäre die Einführung des Euro vorteilhaft für uns. Ob sich Tschechien überhaupt aussuchen kann, wie schnell der Euro kommt, wird im Wesentlichen von der neuen Regierung abhängen, die im Mai gewählt wird. Ihr muss es gelingen, die Staatsfinanzen zu stabilisieren. Dafür sind Reformen nötig, die bei den meisten Wählern nicht gut ankommen werden. Kommende Woche wird im Baltikum die Unabhängigkeit von Moskau gefeiert. 20 Jahre sind es her, als Estland und Lettland es endlich schafften, die sowjetische Dominanz loszuwerden. eigentlich ein freudiges Ereignis, wären da nicht die Extremnationalisten, die es eben nicht lassen können und die Feierlichkeiten für eigene Zwecke zu usurpieren versuchen. Die Rede ist von jenen, die lettische Legionäre etwa zu großen Helden stilisieren, wohl wissend, dass viele unter ihnen ganz freiwillig in SS-Uniform schlüpften. Birgit Johannsmeier über die Unabhängigkeitsfreude in Lettland und die dunkle Vergangenheit der Legionäre. Gerade im Frühling zieht es die Leute auf den Freiheitsboulevard in Riga. Die einen flanieren, andere bleiben stehen, um den Wachwechsel zu beobachten, der sich stündlich vor dem lettischen Freiheitsdenkmal vollzieht. Milda, so wird die steinerne Frauenfigur im Volksmund liebevoll genannt, die sich hoch oben auf einem Granitsockel erhebt. Für Vaterland und Freiheit steht zu ihren Füßen geschrieben. Seit Lettland vor 20 Jahren seinen Austritt aus der ehemaligen Sowjetunion erklärte, ist die Milda ein symbolträchtiger Ort, den auch Wieswaldis Birkmanist regelmäßig mit seinen Kriegskameraden besucht. Die Männer kämpften in der lettischen Legion, die 1944 der deutschen Waffen-SS angeschlossen wurde. Wieswaldis Birkmanis meldete sich damals freiwillig zum Dienst. Wir, die alten Legionäre in den Reihen der deutschen Wehrmacht, versuchen, die russische Flut einzudämmen, einen Wall vor der russischen Flut zu stellen, damit wir nicht mehr die zweite Okkupation erleben müssen. In Lettland zogen allein 150.000 Männer an der Seite der Wehrmacht und mit der SS in den Krieg gegen den Bolschewismus, wie es die faschistische Propaganda nannte. Auch der Kamerad von Waldis Birkmanis zog die deutsche Uniform aus freien Stücken an. Wie viele wollte er nach einem Jahr des blutigen Stalin-Terrors seinen Hass entladen? Von der Seite der deutschen Wehrmacht, ja, die gab uns Waffen, gab uns Munition, gab uns Uniform, ja, dass wir kämpfen gegen die Russen. Es war ja so, auch die Deutschen wussten, dass die Letten kämpfen für ihr Vaterland. Es war ja so ein Gedanke, das wird etwas geschehen, so in den Ersten Weltkrieg, ja, dass plötzlich Deutschland wird siegen, ja, mit den Russen. Und wir bekommen, dass wir teilgenommen haben, wir bekommen unabhängig. Aber nur es kam anders aus. Zum ersten Mal hatten die Kommunisten Lettland am 17. Juni 1940 besetzt. Täglich wurden Menschen als Staatsfeinde verhaftet oder als Partisanen erschossen. Mehr als 15.000 Erwachsene und Kinder deportierte die Rote Armee in Güterwaggons nach Sibirien. Als kurz darauf die Deutschen einmarschierten, empfing man sie quasi als Befreier, erklärt der Historiker Margas Westermanis. Die deutsche Wehrmacht habe sofort sämtliche Polizei- und Sicherheitsdienste unter deutschen Befehl gestellt. Mithilfe dieser Dienste begannen SS und Wehrmacht, die lettischen Juden zu vernichten. Dabei habe die nationalsozialistische Propaganda die Erlebnisse mit dem gerade erst überstandenen sowjetischen Terror ausgenutzt, meint Margas Westermanis, um Stimmung gegen die sogenannten Feinde des Volkes zu machen. Zahlreiche Letten unterstützten sogar den Judenmord, bevor sie der lettischen Legion beitraten. Margas Westermanis. Die lettische Oberschicht sah sich zum ersten Mal in der lettischen Geschichte gezwungen, sich auf Deutschland zu orientieren. Das ist eine schreckliche nationale Tragödie. Zum ersten Mal in einem Volk, das wir Deutschen aus historischen Gründen, weil die Herrenschicht waren und die Letten bloß Leibeigene bei diesen deutschen Baronen, die das bei uns verhieß, waren, ja, zum ersten Mal einen Ausweg in dieser Angst und sehr begründete Angst um das nackte Leben in Deutschland den Retter sahen. Die lettischen Legionäre dienten in zwei Divisionen und wurden der Waffen-SS zugeteilt. Auch Janis Piretniks zog gegen die Rote Armee an die Ostfront. Weil ich an deutscher Seite gekämpft hatte, wurde ich von den Kommunisten als Faschist beschimpft und musste für 15 Jahre in sibirische Straflager. Für mich war der Krieg erst vorbei, als Lettland unabhängig wurde. Nach Kriegsende blieb Lettland von den Kommunisten besetzt und wurde Sowjetrepublik. Während die Kämpfer der Roten Armee Auszeichnungen erhielten, wurden die Familien der SS-Legionäre geächtet. Große Wohnungen, Studium oder Aufstiegschancen blieben ihnen verwehrt. Direkt nach Lettlands Unabhängigkeit machte sich die nationalkonservative Vaterlandspartei diese lang erlittene Demütigung zunutze, erklärt der Historiker Margas Westermanis. Die Politiker werteten die lettischen Legionäre zu neuen Helden auf, konnten Wählerstimmen gewinnen und die Regierung bilden. Es ist natürlich eine schreckliche Verirrung. Und das Zeug für diese schreckliche Verwirrung. Mitschuld und Opfer und Täter sind in einer Person. Das ist nun sehr schwer. Und die Nachkommen, sie haben ja auch ein Bedürfnis, sich irgendwo zu befreien. Aha, das waren schließlich auch Kämpfer. Also meine Väter oder die Väter oder die Großväter, die waren Kämpfer für ein freies Lettland, stellt sich jetzt plötzlich heraus. Jahr für Jahr dürfen die lettischen Kämpfer in der deutschen Waffen-SS durch die Altstadt von Riga marschieren und am Freiheitsdenkmal Blumen für ihre gefallenen Kameraden niederlegen. Viele hundert Kriegsveteranen gedenken dann mit ihren Angehörigen dem 16. März 1944. Damals waren die beiden lettischen Divisionen erstmals gegen die Rote Armee angetreten. Direkt nach Lettlands Unabhängigkeit hatten sich sogar Minister neben einer SS-Fahne aufgestellt. Derartige politische Fehltritte waren Moskau willkommen, um Lettland im Westen als faschistische Hochburg zu denunzieren. Mittlerweile haben die Veteranen zwar gelernt, dass Symbole des Hitlerfaschismus in der Europäischen Union keinen Raum mehr haben. Trotzdem sei es unverantwortlich, dass die Regierung den Marsch zum Freiheitsdenkmal erlaube, klagt der Politologe Nils Muižnieks. Es geht ja nun wirklich nicht, Freiheit und Hitler zusammenzubringen. Leider haben bei uns noch immer Politiker das Sagen, die als Anwälte der Legionäre auf Stimmenfang gehen. Das wiederum ist im Interesse jener Leute, die die typisch russische Propaganda vertreten und gegen eine Wiedergeburt des Faschismus in Lettland kämpfen. Schade, dass die Legionäre ihrer Toten nicht auf dem Friedhof gedenken. Mittlerweile versuchen gerade junge Extremisten im Schatten der lettischen Legionäre Land zu gewinnen. Russen protestieren mit Sprechchören gegen Nazis und Judenmord. Letten wollen mit Soldatenliedern und militärischem Outfit auf sich aufmerksam machen. Sie alle werden Jahr für Jahr von Journalisten aus dem In- und Ausland umringt. Für Nils Muižnieks nichts weiter als ein öffentlichkeitswirksamer Albtraum. Denn niemand könne der Welt erklären, wie die Letten selbst zu den Legionären stehen. Grund zur Sorge gebe es trotzdem nicht. Es gibt 50 bis 75 Skinheads in ganz Lettland. Zusätzlich extreme rechte Splittergruppen bei Russen und Letten. Aber bis auf eine Ausnahme haben sie weder auf kommunaler noch auf nationaler Ebene etwas zu sagen. Schauen wir uns Europa an. Die Rechten sind gerade in Italien, in der Schweiz, in Dänemark und in Österreich an der Macht. Erst flogen faule Eier, dann Rauchbomben. Die Stimmung im Parlament der Ukraine letzte Woche erinnerte fatal an längst vergessen geglaubte Zeiten. Damit liefert das Land wenige Wochen nach der Wahl den Eindruck eines zerrissenen Staates. Der Grund für die Empörung im Parlament und auf den Straßen: ein Abkommen mit Russland, in dem geregelt wird, dass die russische Schwarzmeerflotte weiterhin den ukrainischen Hafen Sewastopol auf der Krim nutzen darf. Und während es in Kiew hochherging, weilte Präsident Janukowitsch gemütlich in Straßburg, um dort vor der Parlamentarischen Versammlung des Europarates zu sprechen. Thomas Franke über das merkwürdige Selbstbewusstsein des ukrainischen Präsidenten und sein arrogantes Auftreten. Straßburg, Europarat, ein enger Flur. Zwei Sprecherpulte sind aufgebaut, Kordeln halten die Journalisten auf Abstand. Viktor Janukowitsch, der Präsident der Ukraine, mag keine Fragen, besonders nicht von Journalisten, die er nicht kennt. Als er dann kommt, spricht er über Dinge, die mit der Ukraine nichts zu tun haben. Dabei interessiert die meisten Journalisten nichts mehr als die jüngsten Tumulte im Parlament von Kiew. Es scheint, als seien die Fragen, auf die Janukowitsch einzugehen bereit ist, bestellt. Nach wenigen Minuten ist die unsägliche Veranstaltung vorbei. Die kritische Öffentlichkeit, für Janukowitsch nur eine Kulisse. Der Journalist Andrzej Gebba vom polnischen Radio hatte mehrere Fragen vorbereitet, zu den Ausschreitungen im Parlament, zum Abkommen über die Schwarzmeerflotte, vergeblich. Zwar habe ich keine interessanten Antworten erwartet, aber irgendwelche Antworten schon. Es gab aber auch gar keine Möglichkeit, diese Fragen zu stellen. Es gab keine Pressekonferenz, nur etwas, das Presspoint heißt und nicht für alle Journalisten zugänglich ist. Ich bin ein wenig enttäuscht. Sogenannte Presspoints sind in Mode gekommen. Sie gehen schnell, der Politiker sagt, was er will, und die Fragen sind begrenzt. Wenige Minuten zuvor hatte Janukowitsch vor der Parlamentarischen Versammlung gesprochen. Dort gab er sich als Reformer und Musterdemokrat. Wir müssen die Demokratie weiter festigen. Wir müssen die Freiheit der Medien stärken. Und der Zugang zu Informationen und zur gesamtgesellschaftlichen Debatte muss sichergestellt werden. Die Freiheit der Medien ist garantiert. Eingriffe in die Medienfreiheit werden streng verfolgt. Janukowitsch spreche in Westeuropa anders, als er am Ende handle, kritisiert Serhei Sobolev. Sobolev ist Abgeordneter der Partei Block Julia Timoschenko. Die Partei und ihre Kandidatin hatten bei den Wahlen im Frühjahr eine schmerzhafte Niederlage erlitten. Zunächst wollten sie die Wahlen anfechten, mussten dann aber feststellen, dass sie damit keinen Erfolg haben. Anders als ihr Kontrahent suchte Timoschenko bei internationalen Auftritten das Gespräch mit Medienvertretern, war jedoch teils bei Fragen ein wenig ungehalten. Nun, in der Opposition, nutzen die Politiker ihrer Partei jede Gelegenheit, die derzeitigen Machthaber zu kritisieren. So auch Sobolev. Heute haben wir in der Ukraine eine sehr russische Demokratie, keine europäische, denn die Machthaber haben beschlossen, alles zu kontrollieren. Bei aller Polemik scheint er damit sogar recht zu haben, denn Janukowitsch zog sich in Straßburg dann doch noch mit Journalisten zurück. Der Versuch, sich anzuschließen, wurde recht unfreundlich zurückgewiesen. Zutritt hätten nur seine eigenen Journalisten. Dieses Verhalten reißt ein, nicht nur bei Politikern mit zweifelhafter demokratischer Gesinnung. Auch der französische Außenminister Bernard Kouchner und Bundeskanzlerin Angela Merkel bevorzugten bei Besuchen in Straßburg schnelle drei Fragen und gaben keine Pressekonferenz. Es gebe ein Zeitproblem, sagen die Organisatoren beim Europarat. Dabei gilt gerade der Europarat als Hort von Demokratie und Pressefreiheit. Und eigentlich sollten die Vertreter der gefestigten Demokratien Politikern aus jenen Ländern, in denen der Rechtsstaat weniger entwickelt ist, ein Beispiel geben. Der Präsident der Parlamentarischen Versammlung, der türkische Politiker Mevlüt Çavuşoğlu, von der in der Türkei regierenden AKP, zeigt sich denn auch verwundert. Nächstes Mal können wir das vielleicht so machen, dass, wenn es Pressekonferenzen gibt, jemand vom Europarat dafür sorgt, dass unterschiedlichste Medien an die Reihe kommen. Das kann organisiert werden. Wir sollten das nächste Mal alle vorsichtiger damit sein. Es ist richtig, dass jeder die gleiche Möglichkeit erhalten sollte, denn wir unterstützen die Medienfreiheit und wir haben diverse Resolutionen dazu verabschiedet. Klingt gut, ist von der Realität indes weit entfernt. So viel im Europareport heute.